Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch, Sex and the City, Staffel Nummer 2, Folge Nummer 14. Einer fürs Bett, The Fuck Buddy. Hallo Nils. Hallo Chris. Fangen wir mit der Inhaltsangabe an, bevor wir mal über das Thema sprechen, worauf wir eigentlich schon in der letzten Folge so mehr oder weniger drauf geteasert haben. Unbewusst. Skipper kriegt oft die Nice Guy Abfuhr. Miranda hat einen Kollegen. Entschuldigung. Sorry. Den musste ich unterbrechen. Ich fange nochmal von vorne. Es bleibt auch bei diesem Einsatz. Skipper kriegt oft die Nice Guy Abfuhr. Miranda hat einen Choleriker als Freund, dessen dominante Art sie im Alltag nervt, aber im Bett begeistert. Sam hat neue Nachbarn, deren Sexgeräusche durch die Wand dringen. Fast entwickelt sich daraus ein Dreier, bis Samantha die beiden Nachbarn zum ersten Mal sieht. Carrie versucht erfolglos ihren Fick-Freund Johnny zu daten und Charlotte verabredet sich mit zwei Männern am selben Abend, die dann zusammen ein Taxi nach Hause teilen und sie erfolglos zurücklassen. Ach, Skipper ist wieder da, ich dreh durch. Ich dachte, diese Skipper-Episoden wären schon endlich zu Ende und zum 300. Mal gefühlt ist er wieder da. Ja, so Skipper. Zombie, und Miranda, die ihn hinterherläuft. Hast du wieder trainiert? Hey, das war mein Zitat. Schön, dann haben wir das ja schon vorweggenommen. Na super, toll. Gott, wie grausam. Hallo, was ist denn hier wieder los? Also Miranda, ich liebe dich unglaublich, aber diese Nummer geht ja mal gar nicht klar. Bei ihm ist also... Also, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist unglaublich. Ist in dieser Folge irgendwie nur noch ein Abziehbild seiner selbst. Also, ich finde ihn jetzt noch nicht mal mehr sympathisch, sondern er ist einfach nur dieses, alle sagen immer, ich bin ein netter Typ und lass mich dann alleine. Das ist wirklich schon seine eigene Persiflage irgendwie. Er kommt ja auch nicht wirklich oft vor, nur am Anfang und dann am Ende. Ja. Ganz kurz. Und dann ist er so böse zu Miranda, dass sie ihn interessant findet. Das ist auch. Ja, wie immer. Das geht so gar nicht. Ja. Echt, das ist nachdem so nervig. Sie sich von diesem Typen getrennt hat, der wirklich die ganze Zeit böse zu ihr ist und, oder nicht zu ihr, aber so eine negative Energie verströmt, weil er die ganze Zeit sauer ist und angepisst und unzufrieden und, boah, ey. Erinnerst du dich an diese Folge, wo Carrie mit ihrer Freundin irgendwie unterwegs war und die kriegt dann halt so einen teuren Kaschmirschal und dann kommt dann irgendwie der Freund raus und schreit die ganze Zeit, ich bin auf der Londoner Zeit. Ja, der hat mich total an den erinnert. Das war ja furchtbar. Ja. Das sah ihn auch ein bisschen ähnlich, wenn das nicht sogar der gleiche war. Nee, war ich nicht. Aber der andere hatte, glaube ich, ja, die sehen für mich alle gleich aus. Diese Anzugtypen. Ja, das ist furchtbar. Also... Dann hofft Miranda die ganze Zeit, dass er irgendwann mal locker wird, wenn er als Partner irgendwie akzeptiert wird. Und dann dreht er noch mehr durch und wird noch nerviger. Und dann hat sie auch die Nase voll von ihm und haut dann einfach ab. Ja, das ist halt diese negative, der hat halt diese Negativität. Es gibt ja manchmal so Menschen, die immer nur betonen, was gerade schief läuft oder so. Und das, zieht sie halt total runter, was man ja so auch nachvollziehen kann. Ja, ich hoffe immer, dass ich nicht in so eine Richtung falle, weil ich ja überwiegend nur so schwarz sehe. Aber dann halt, ey, das ist so furchtbar bei denen. Und der ist halt immer nur so cholerisch und schreit immer rum. So und dann wischt sie sogar das Glas, was geliefert, also was serviert wurde von der Kellnerin oder vom Kellner, nochmal ab, damit er nicht großartig darüber rumlästert, dass sein Glas nass ist. Also, sorry, da würde ich ja durchdrehen mit so jemandem. Das ist der Punkt, wo man, glaube ich, das dann schon... Da sollte man dann vielleicht die Reißleine ziehen oder so, wenn man den Wutausbruch schon antizipiert und deswegen versucht schon im Vorhinein die Wellen zu glätten, weil man schon wieder weiß, dass gleich die Kellnerin angeschrien wird oder so. Also da ist man eigentlich dann schon so in einer Missbrauchsbeziehung, oder? Ja, die hat auch richtig Angst gefühlt, ne? Ja, oder ich weiß nicht, ob es Angst ist oder diese. Ich mag ja so soziale, also so, und das geht Miranda bestimmt ähnlich, dieses, also wenn man eine Szene macht in der Öffentlichkeit oder sowas, also mag ich persönlich überhaupt nicht. Und dass man dann sowas schon vermeidet oder schon kommen sieht oder so und dann für den anderen quasi mitdenkt und versucht im Vorhinein irgendwie schon die Probleme zu beseitigen oder so, ja, dann läuft, glaube ich, was schief. Ja, kann ich nachvollziehen, dass man das halt nicht machen möchte. Ja, aber die macht das dann halt mit und man hat dann jedes Mal die gleiche Ausrede mit denen, oh ja, wenn der Partner ist, ist er bestimmt entspannter. Das sagt sie, glaube ich, 2 oder 3 Mal in dieser Folge, wo ich dann auch schon denke, so, hörst du dir eigentlich gerade zu? Das kann doch nicht sein, dass du, vor allem du bist Miranda, ne? Die ist eigentlich auch erfolgreich in ihrem Beruf und weiß, was Stress bedeutet. Und dann nimmt sie ihn permanent in Schutz. Also das ging gar nicht. Hat sie mir echt leid getan. Und dann trifft sie auf Skipper und läuft ihn dann hinterher. Und er, wie so eine Stalkerin, geh mir bloß weg. Hast du trainiert? Oh Gott, hallo. Hat sie letztes Mal schon immer gesagt, als sie wieder... Ja. Ach, das ist so furchtbar. Das ist so grausam. Hast du trainiert? Oh, wie unfassbar. Genau, dann haben wir Carrie, die ihren Fick-Freund wieder trifft. Das ist doch der Typ, der in der ersten Staffel auch wieder auftaucht, oder? Also mir kam der komplett neu vor. Okay, die sehen für mich, wie gesagt, alle gleich aus, sorry. Der heißt aber auch mit Vornamen, soll ich das verraten? Johnny? Ja, der heißt John. Und es gibt noch eine Person, die so mit Vornamen heißt. Daran kann ich mich gerade nicht erinnern. Oder kommt die später? Genau, weil du die Kinofilme nicht gesehen hast. Ach so. Din, dim, dim. Ja, wie dem auch sei. Also die trifft dann halt, nee, sie ruft ihren Fickfreund John an, um halt so für ein paar Minuten mal wieder Sex zu haben. Und diese Masche ist total eigenartig, findest du nicht auch? Du meinst, dass sie beide nicht drüber reden, dass sie sich eigentlich nur zum Ficken treffen, sondern so tun, als hätten sie ein Date? Ja, und zum Essen treffen, ne? Also... Na, beim ersten Mal treffen sie sich sogar auf dem Wein, oder? Sie sagt, komm doch auf ein Getränk nach der Arbeit bei mir. Ja, die treffen sich dann halt jedes Mal und haben dann sofort Sex. Ja. Und sie überlegt dann ja, ob er eventuell Beziehungsmaterial ist. Und datet sich oder verabredet sich mit ihm nochmal für ein Date zum Essen. Und er glaubt dann natürlich, sie wollen sich einfach nur zum Vögeln treffen, weil das die letzten Male ja auch immer der Fall war. Und dann ist sie so ein bisschen, ist er so ein bisschen perplex und dann gehen die halt tatsächlich zum Sushi essen. Er mag ja keinen rohen Fisch. Also das ist auch so ein Ding, das werde ich nie verstehen. Leute, die noch nie Sushi gegessen haben, glauben immer, Sushi ist roher Fisch. Naja, ja, also das kann das ist doch total bescheuert. Also da gibt es so viele Varianten von. Ja, natürlich, ich esse auch keinen rohen Fisch und ich liebe Sushi. Das heißt, ich habe gar kein Problem mit rohem Fisch. Ich habe das Problem mit Fisch. Ich mag Fisch nicht besonders gerne. Roh stört mich überhaupt nicht. Wenn ich mit Leuten irgendwie gesprochen habe, die noch nie Sushi gegessen haben, die erzählen dann halt jedes Mal irgendwie von wegen, ja, roher Fisch kann man ja nicht essen. Also dieses typische Klischee, was halt auch in Filmen oder in Serien jedes Mal angebracht werden wird. Und das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Da merkt man, dass sich die Leute so überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben, wo man irgendwie, wenn man sich zumindest einmal irgendwie in so ein Lokal begeben hat oder mal auf die Karte geguckt hat, dann sieht man ja, dass es auch ganz viele Sachen, also auch für Leute gibt, die gar kein Tier essen, hat man ja auch Alternativen. Die sind dann auch alle so, ja, du kannst ja gar kein Sushi essen. So, ja, warum nicht? Ja, ist ja Fisch überall drin. So, ah, okay, überall Fisch, danke. Es ist immer so ein bisschen frustrierend, finde ich, weil die Leute halt immer irgendwie was nachplappern. Ja. Ich denke mal, dass solche Serien und solche Filme haben so ein bisschen diesen Effekt, dass die Leute einfach irgendwas blind nachplappern, obwohl sie gar keine Ahnung davon haben. Ja, es ist halt ein, vielleicht ist es sogar ein, also es geht nicht um das Sushi, sondern es geht darum, eine Situation herzustellen, in der dann klar wird, dass die beiden ganz unterschiedliche Ansichten haben oder so. Dafür bietet sich Sushi an, weil irgendjemand mal diesen Gag gebracht hat mit, ach nee, ich esse keinen rohen Fisch. Ja. Und seitdem ist das als filmisches Mittel total beliebt und zieht sich irgendwie so durch und hat aber nichts mit der Realität zu tun. Das ist wahrscheinlich genau wie das Twister-Spiel, das nie so aussieht wie in Filmen, aber in Filmen immer dazu dient, dass Leute sich näher kommen, weil man dann ganz verwickelt twistert oder so. Also, ja. Vielleicht stellen wir gerade fest, sein. Dass Dinge im Film ganz anders gehandhabt werden. Nein, als in Surprise. Der Wahnsinn. Ich bin wieder bei der Erkenntnis, dass es die 4 Frauen gar nicht wirklich gibt. Was? Schon wieder? Hörst du mal bitte auf, das geht ja mal gar nicht. Sushi. Ja, nicht nur Sushi, sondern im Allgemeinen, also der Typ ist eine Dumpfbacke, der hat überhaupt gar keine Interessen, der hat gar keine Ahnung, wovon Carrie da teilweise berichtet und sie schwärmt dann ja über bestimmte Filme oder über bestimmte Zitate. Sinn für Humor. Entschuldigung. Ja, hat er auch nicht. Das ist total anstrengend. Also ich weiß nicht. Ein Zementsake. Furchtbar. Also sorry, das ist so. Grausamer Mensch. Aber scheinbar ist er beim Sex ganz gut. bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann feststellt, dass er einfach überhaupt nicht gut ist. Also, ja, dann ja. ist es auch vorbei. Dann ist es tatsächlich vorbei. Sie lädt ihn auch nicht mehr mit nach oben ein, weil sie ja morgen arbeiten muss, und? Was sie ja immer muss. Und die haben ja sonst immer nur Quickies, deswegen ist das halt auch die blödeste Ausrede überhaupt. Naja. Und dann ist es auch zu Ende. Ich weiß nicht, also die sucht sich auch immer so Leute aus. Das ist so unfassbar. Aber das Gespräch über die Fick-Freundschaft von Carrie oder allgemein über Fuck-Buddies geht ja dann so weit, dass Charlotte merkt, oh mein Gott, die haben alle Fuck-Buddies und das ist total normal. Und wir hatten uns in der letzten Folge ja schon die Frage gestellt, ob Heteromänner und Heterofrauen sich manchmal so einfach nur treffen zum Sex. Und da haben wir natürlich nicht darüber nachgedacht, dass es auch wieder so ein filmisches Serienkonstrukt gibt des Fuck-Buddies, was es auch in der Realität ja auch gibt, dass die Leute einfach, die im Bett ganz gut miteinander harmonieren, aber sonst irgendwie nicht wirklich viel gemein haben, weil sie eventuell von unterschiedlichen Kasten her kommen. Auch eine Anspielung auf die andere Folge, die stimmt, wir mal besprochen haben. Charlotte ist dann so ein bisschen entsetzt und denkt sich so, naja, vielleicht sollte sie auch mal aus der Komfortzone rauskommen und dann sich auch mal ein Fuck-Buddy engagieren. Und naja, sie übertreibt es natürlich und hat dann irgendwie Dates klar gemacht mit zwei Typen gleichzeitig, was natürlich so gar nicht geht. Und das ist auch so ein Filmding, oder? Dass sich Leute dann halt irgendwie gleichzeitig mit anderen Leuten treffen. Manchmal auch zur gleichen Uhrzeit, irgendwie im gleichen Lokal. Auf der einen Seite ist dann das erste Date und auf der anderen Seite das zweite. Und das ist total absurd, weil Charlotte einfach so, auch nicht so dieser Typ dafür ist. Und hat dann irgendwie so einen richtig schönen Abend mit dem einen Typen, der ja sehr nett wirkt. Und mit den anderen Typen, der dann mehr oder weniger auf sie wartet und eigentlich viel besser ist und viel schöner und viel erfolgreicher wahrscheinlich als der erste. Ja. Und das Ganze kollidiert dann, nachdem sich dann beide irgendwie vor der Haustür bei Charlotte wiedersehen und es wäre ja fast gut gegangen, wenn der Ärzte nicht so ja. nett gewesen wäre und ihr für die vorgeschobene Erkältung, die sie dann auch wirklich schlecht schauspielert. Ja, so von einem Moment auf den anderen, oh mein Gott, mein Hals, oh, ich muss nach Hause, tut mir leid. Aber das Date war eigentlich ganz okay mit dir. Ja, wenn er ihr nicht dafür Hühnerbrühe vorbeigebracht hätte. Macht man doch so nach ersten Dates, oder? Fährt man nach Hause, kocht schnell was Schönes, fährt wieder hin. Ja. Aber ist das schon ein bisschen übergriffig, oder? Dass wenn du dann nach dem ersten Date dann das sofort... Ja, das wollte ich damit sagen. Ich finde das... also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass er zu mir nach Hause kommt, um mir Hühnerbrühe zu bringen. Ja, ist eigentlich ein ganz netter Mensch. Er ist ja auch allgemein. Also das merkt man ja ganz am Anfang in der Szene, wo man ihn so ein bisschen kennenlernt, wo Charlotte mit ihm unterwegs ist und fragt, ob sie sich mal irgendwie treffen. Da merkt man, dass es halt eigentlich auch nicht so der Typ ist, mit dem sie normalerweise rausgeht. Also es ist weder ein erfolgreicher noch irgendwie super gut aussehender Typ, sondern einfach nur der Typ von nebenan, der nett ist, der auch so ein bisschen hilfsbereit ist. Und das ist halt eigentlich nicht der Typ, mit dem Charlotte irgendwie mit umgeht. Vor allem ist er total jung im Vergleich zu dem anderen auch. Den Eindruck hatte ich auch. Das lag auch an seiner Stimme. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich seine Stimme kenne. Ich fand die so markant, also die deutsche Synchronstimme. Ich weiß nicht, wie das ist. Ja, aber die passte auch überhaupt nicht. Die passte auch nicht. Gerade ist mir nämlich eingefallen, wer das war. Das war die Stimme von Wesley Crusher aus Next Generation. Ah, okay. Fans werden jetzt wissen. Und die Stimme verbindet man nämlich immer mit ich bin 17 und unerträglich schlau. Ein nerviger Teenager. Ja. Ja, die ganzen Teenager mit ihren Laserschwertern. Bitte? Ich musste das bringen, sorry. Du willst mich nur aus der Fassung bringen. Mhm. Phaserschwerter heißt. Natürlich. Phaserschwerter. Ja. Oh mein Gott. Ja, genau. Das ist die Charlotte-Geschichte, die da auch total konstruiert und bescheuert ist und die mich auch so ein bisschen genervt hat. Aber das ist mal wieder eine Charlotte-Geschichte, wo Charlotte jemanden hat, mit dem sie es mal wieder vergrützt und das, mit dem sie es tatsächlich mal wieder hinbekommt, die Leute abzuschrecken, weil sie mal wieder irgendwas herbeikonstruiert. Ja. Einerseits hat sie dann irgendwelche Vorstellungen oder was dann halt bei dem Fall ist, er will sie gerade alles auf einmal haben. Was halt auch sehr, sehr komisch ist für Charlottes Verhältnisse. Ja, sie geht halt mit ihrer üblich geplanten Art an sowas ran. Ne? Also es ging ja darum, irgendwas zu machen, was von ihrer Persönlichkeit abweicht. Mhm. Aber statt das dann irgendwie spontan zu machen oder so, plant sie dann irgendwie für die ganze Woche, für jeden Abend Dates und freitags zwei. Also. Ja, das ist so Miranda-artig, ne? Miranda macht das ja eigentlich. Die plant ja permanent alles durch und möchte dann ja, aber, bis Uhrzeit ja, sowieso schon raus sein. Charlotte weiß ja auch immer ganz genau, wie es eigentlich auszusehen hat und so. Hm. So mit Kissen, mit Kindernamen drauf und. Ja, das stimmt. Was ich auch ganz lustig fand, hier gab es auch mal wieder so eine Szene, wo dann halt irgendwelche wildfremden Leute direkt in die Kamera gucken und dann so ihre Zitate raushauen. Das ja. fand ich auch super schön. In beiden Folgen. Die wollt- in der davor. Ja, genau, in beiden Folgen so. War das. Ja. Ja, stimmt. Hast du denn für die Folge ein Top-Outfit? Ja, zwei sogar. Mhm. Ich nehme Charlottes grünes Outfit. Also es ist wieder ein Essence-Outfit, es ist also nur ein Oberteil, aber die vier sitzen zusammen bei eben jedem Gespräch, wo alle drei erzählen, dass sie Fuck-Buddies haben und sie ganz erstaunt ist. Vor allem ist, also sie hat da einfach so ein grünes Oberteil und ich finde, grün ist eine Farbe, die Charlotte nicht besonders oft anhat, die aber ja. ganz, ganz ausgezeichnet steht. Ich finde die Farbe total schön in dem Fall. Und sie hat da irgendwie auch ein ganz, also es ist ganz dezent, aber so ein wahnsinnig gutes Augen-Make-up zu, wo auch der Lidschatten so in die Grüntöne reingeht. Und es sieht total super aus. Okay. Ja, ich habe auch ein Charlotte-Outfit. Und zwar trägt sie so ein cremefarbenes Kostümchen mit so einem Mantel, der auch so cremefarben ist. Total schön, auch oben an diesem Kleid ist dann halt, so wie so ein Umschlag, weißt du? Ja. Mit so Knöpfen. Fand ich total schön. Fand ich sehr edel, fand ich sehr schlicht. Ist halt auch wieder so typisch Charlotte. Nicht aufdringlich, sehr zurückhaltend, aber sehr elegant und sehr angenehm anzuschauen. In welcher Situation hatte sie das denn an? Weißt du das noch? Das war, als vor ihrem Häuschen steht, also vor ihrer Wohnung steht und gerade mit den Typen rumknutscht und dann der andere das erste kommt. Date dann auftaucht. Mhm. Da hat sie das an. Zieht sie sich nochmal um? Nee, wahrscheinlich hat sie das dann den ganzen Abend. Nee, das ist dann die letzte Szene. Danach kommt ja keiner mehr mit ihr. Ja. Genau, und dann Worst Outfit? Das Dirndl, was Carrie im Park anhat, ganz am Anfang. Also so Dirndl inspiriert, aber es ist so nah dran, dass es mir übel geworden ist. So orange-weiß. Ja, so ein orange-weißes Dirndl-Ding. Allgemein so dieses Ding, dass die Leute einfach so picknicken mitten in der Stadt in diesen komischen viereckigen Rasendingern, wo dann die Hunde rumlaufen und überall hinkacken, ist halt irgendwie auch sowas, was ich denke mir immer jedes Mal, wenn ich das sehe, das ist bestimmt total toll und angenehm, aber ich mache sowas nie, weil ich das irgendwie total. Du picknickst nie? Eigenartig. Oder nicht? Nee, ich picknicke nie. Ach so. Doch, das macht Spaß. Wenn man genug Rasenfläche drumherum hat in so einem. Das Central Park sieht doch bestimmt im Sommer dann auch aus wie. Das ist aber nicht Central Park, das ist irgendwie, die haben ja immer so diese kleinen grünen Oasen da mitten in der Stadt, so diese Vierecke und da setzen die sich einfach rein. Okay. Central Park wäre dann deutlich grüner, wäre dann deutlich mehr und du darfst meistens nicht auf die Rasenflächen, weil die abgesperrt sind. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist auch lustig. Ja, es gibt so ein paar Rasenflächen, wo du drauf darfst, aber nicht überall. Die meisten sind dann halt so, dass sie dann halt gepflegt aussehen sollen. Da sind die dann auch alle abgesperrt. Na gut, bei der Bevölkerung von Manhattan. Ja, yeah, das sind ja auch mehrere Millionen, also das wundert mich jetzt nicht. Wobei man auch sagen muss, also diese Grünfläche, das ist das Beste, was sie gemacht haben. Also die Preise für die Fläche sind irgendwie ums Millionenfache, glaube ich, gestiegen. Und wäre das jetzt irgendwie zu Verkauf, könntest du dir dann auch die Wohnung gar nicht leisten oder das Haus da gar nicht leisten. Und das ist halt für jeden frei zugänglich. Das ist halt auch etwas, was in Manhattan halt nicht überall der Fall ist, was ich auch total schön finde. Stimmt, ich habe schon mal eine Sendung darüber gesehen, das fand ich ganz cool. Es gibt auch so abschließbare Gärten, wo so ganz klein, aber ganz feine Gärten gemacht sind, aber dafür braucht man dann echt Schlüssel. Genau, das machen die Londoner ja auch. Die haben dann auch direkt vor ihrem Haus meistens so eine kleine Insel, wo du dann halt irgendwie so alles grünanlagen technisch hast, aber dann brauchst du einen Schlüssel, um reinzukommen. Mhm. Total lustig, finde irgendwie, weil es so absurd ist. Ja. Ja. Mein Worst Outfit ist auch in der gleichen Szene, die du schon beschrieben hast, wo die vier Mädels dann picknicken gehen. Und zwar ist es dann Miranda. Miranda trägt so einen blauen Hut mit so einem blauen Kapuzenpulli-Jacke, einen weißen Rollkragenpullover und so einer samtigen Hose, die auch blau ist. Und es ist alles so, What? Mach das weg. Mach das bloß weg. Geh bloß weg. Das kannst du doch nicht an. In der Öffentlichkeit. Nein, Miranda, hör auf. Lauf weg. Die sehen dich alle. Das ist mir auch als etwas merkwürdig aufgestoßen, ja. Aber neben dem Dirndl verblasst es irgendwie. So ah, ich weiß nicht, das ist so ein Fleck in der Landschaft, das geht gar nicht. Ja, ich auch, aber das geht gar nicht. Und dann diese Mütze auf der Kapuze drauf, das, naja, weiß nicht. Was ist denn dein Lieblingszitat in dieser Folge? Das haben wir schon besprochen, das hast du mir geklaut. Das war ach so. Mirandas verzweifelter Ruf hinter Skipper her, als sie ihn zum Schluss verfolgt an der Kreuzung. Hast du wieder Sport getrieben? Aber kann ich denn nicht wenigstens kurz mit dir sprechen? Kann ich dich zu einem Bier einladen? Miranda hatte Skipper noch nie so wütend erlebt. Sehr zu ihrem Schrecken fand sie es anziehend. So ist das mit Mustern. Sie brechen nicht einfach auseinander, nur weil man es ihnen sagt. Hast du wieder Sport getrieben? Womit sie ihn letztes Mal, glaube ich, rumgekriegt hat. Oder da mochte er das jedenfalls, im Zentrum ihrer Komplimente zu stehen. Aber diesmal funktioniert das nicht. Mhm. Ja, ich muss mich auch wieder mal für eins entscheiden, weil ich unfassbar viele Zitate wieder habe, wie fast jede Folge. Da gibt's diese eine Szene, wo Charlotte dann so die Mädels offenbart, dass sie jetzt zwei Dates hat und das gleichzeitig. Und dann sagt Sam sowas wie, mein Gott, du verwandelst dich in einen Mann. Offenbar hatte Charlotte mehr getan, als nur ein Muster zu durchbrechen. Sie hatte das Geschlecht gewechselt. Nur wie ich zwei Abendessen hintereinander runterkriege, weiß ich noch nicht. Und dann, einfach so, war sie wieder Frau. Das fand ich irgendwie so daneben lustig, dass ich das unbedingt als Zitat reinhaben musste. Das ja, sie ziehen sie ja nur damit auf. Also sie meinen ja damit gar nicht wirklich, dass sie sich in einen Mann verwandelt hat, nur für Charlottes Verhältnisse. Ja, aber das ist ja das so Untypische für Charlotte. Normalerweise hat sie ihre strikten Muster und sie ist das kleine Frauchen. Ja. Sie würde dann halt auch nie irgendwas machen, was eventuell komisch ist, ne? Weil sich das ja nicht gehört, weil das auch für Frauen nicht normal ist. Und ja, das ist so typisch Charlotte, was einerseits total ist, total absurd ist, aber andererseits auch irgendwie so liebenswert, weil sie so, so rein und, ich weiß nicht, so. Wie nennt man das Wort? So unschuldig, genau. Ja, fand ich schon irgendwie schön. Wir haben maßlos überzogen, aber über die Sam-Geschichte müssen wir nochmal sprechen. Möchtest du die einleiten? Okay, Samantha liegt im Bett und sie hat neue Nachbarn und sie ist genervt, weil die immer abends um 11 nach den Nachrichten Sex haben und zwar ganz laut, sodass sie das Gestöhne vor allem von der Frau durch die Wand hört. Und dann irgendwann ist sie dann so frustriert davon, dass sie einfach anfängt, gleichzeitig zu masturbieren und dann empfindet sie das plötzlich als eine Bereicherung ihres Abendprogrammes und ist heimlich die Dritte, bis sie dann irgendwann ebenso laut ist und dadurch eine Kommunikation zustande kommt, zuerst durch Klopfzeichen und dann durch ein Briefchen, was sie ihr zukommen lassen. Und dann überlegt sie halt, da einen Dreier draus zu machen. Ja, und fragt dann auch noch diese Putzhilfe draußen, Jesus. Was denn das für Menschen sind. Er hat einen Namen. Wie heißt der? Jesus. Jesus, genau. Fragt sie dann, wie denn die beiden drauf sind, ob die denn hübsch sind und ob die denn ansehnlich sind. Und Jesus sieht jetzt auch nicht sonderlich prall aus, muss man leider sagen. Ich habe nicht verstanden, warum er so ausnehmend hässlich ist, bis ich dann verstanden habe, dass das auf die Pointe hinlaufen sollte. Ja. Und dann denkt sie sich, okay, dann ist sie jetzt mal die Dritte, macht sich dann schick, zieht ihre Strapsen und ihr Negligé an und alles ist total, jetzt geht's los und sie ist total aufgeregt, klopft an die Tür, dann öffnet ein älteres Pärchen, relativ dicklich, nicht sonderlich sexy, die Tür auf und von dem Moment an ist Samantha so ein bisschen desillusioniert und denkt sich so, okay, dann sagt sie denen, können Sie bitte das nächste Mal ein bisschen leiser sein, denn ich kann sonst nicht schlafen. Und dann läuft sie nach Hause und zieht erstmal das Bett von der Wand weg und stellt es auf die andere Seite, weil sie dann so frustriert ist, dass die Wunschvorstellungen, die sie hatte, dann nicht so dem gleichen, was dann die Realität tatsächlich ist. Ja. Aber ich finde, das ist so ein schönes Zeichen dafür, dass man halt auch für sich selbst so ein bisschen die Fantasie und die Realität halt so ein bisschen auseinanderhalten sollte, weil nicht alles, was man sich vorstellt, das so eventuell toll sein könnte, auch tatsächlich so der Fall ist. Und dann hat man eine Fantasie weniger und das ist immer so ein bisschen schade. Ja, das stimmt. Dafür war das ein sehr gutes Beispiel. Mhm. fand ich auch eine schöne Samantha-Geschichte. Das Outfit fand ich ja furchtbar. Also manchmal denke ich, Samantha und hat so einen Sinn für Erotik, der irgendwie ziemlich nah ist bei einem Beate-Use-Katalog. Ja, absolut, absolut. So. Und es gleicht ja auch dem Pärchen. Ne? Also die Dame hat das ja auch an, mehr oder weniger in einer anderen Farbe, in Rot oder in Orange. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So unfassbar. Nur, eigentlich dass die Frau halt dicklicher so ist. Ja, das Samantha sieht halt dann doch anders aus, weil sie sehr schlank ist. Ja. Und die Frau hat halt eine normale, etwas dickliche Figur für eine wahrscheinlich so Mit-40erin oder End-40erin. Da ist es halt so, nee, so sieht man dann halt meistens aus. Meinst du? Ja, auf jeden Fall ist es halt ja nicht so sonderlich sexy. Ja, und das war dann die Samantha-Geschichte. Ja, gut, dann haben wir die. Wie ja ist noch. Denn deine Bewertung für diese Folge? Auf jeden Fall 3. Also ich fand, es gab alle 4 hatten eine Geschichte, alle waren lustig. Nee, Miranda hat keine Geschichte. Doch, den Choleriker. Doch, alle hatten eine Geschichte, ja. Nee, war super. So, ich mochte alles. Ja, da muss ich, und da muss ich dir schon zustimmen, aber es, genau, und deswegen sage ich, dass die nur noch 2 Sterne hat. Wegen Skipper gebe ich nur 2 Sterne vor, weil ich diesen Skipper so unerträglich finde, dass er mir die ganze Folge fast kaputt gemacht hat, weil er schon ganz am Anfang zu sehen ist. Und dann am Ende wird diese Folge auch irgendwie mehr oder weniger damit beendet, dass Skipper zu sehen ist. Furchtbar, das geht gar nicht. Wenigstens war er nicht nackt diesmal. Ja, wenigstens. Danke. Ja, aber gar nicht, ich Skipper. Ich hoffe, das ist das letzte Mal. Vielleicht google ich das mal, dass, wie häufig er vorkommt. Nein, das ist eine schöne Überraschung. Dann springen wir die Folgen. Wenn er nach dem Vorspann direkt im Bild ist. Mein Freund Skipper. Urgh. Oder ich mache so extra Versionen aus Sex and the City, wo man Skipper dann rausschneidet. Und Mr. Big. Oh, man könnte meine Version, oh jetzt, ja, machen, wo nur Skipper drin vorkommt. Oh Gott. Wir sollten die Folge mal beenden. Ja. Das war Staffel Nummer 2, Folge Nummer 14. Einer fürs Bett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.